Auch wenn die Alpennation noch im Sommer nachtraut, montieren wir schon Hoodies und die dazugehörenden Gunfingers. Während der Herbst uns mit einem kiel-melancholischen Griff ummantelt, präsentiere ich euch wieder eine Stunde lang Kompromisslosigkeit aus allen Ecken der stromlastigen Klänge. Der Kompass zeigt richtig Bass, man stellt ein Tempomat auf 140 bpm, eine gnadenlose Aufforderung, die Ellenbögen jetzt auf Brusthöhe zu bringen. Dank Skrillex und Co. wird Dubstep gerne mal verschrien als der Festival-Soundtrack aus den Staaten. Das Genre hat seinen Ursprung jedoch in London und Keller, fernab von Glitzer, neonfarbigen Tanktops und anderen Geschmacksfauxpas. In dieser Folge laden wir zur energetischen Gruppenmeditation mit Tracks von der Insel, der Heimat und von überall. Ich bin der Benny und das ist Ampere auf SRF Virus. That's how I choose to live. Mit Candy Floss gelaufen, ein Meilenstein von der freien Dubstep-Szene. Weiter geht's mit dem Holländer Martin, der von Drum & Bass zu Dubstep, UK Garage, House und Techno überall schon seine Finger im Spiel hatte. Hier eine brandneue Produktion, veröffentlicht auf seinem eigenen Label 3024. Zukunft, das ist Karma mit dem Track Terrorist. Die Drums erinnern dank einer guten Portion Lo-Fi an die freien Tage von Trip-Hop. Der Londoner versteht auf dieser Scheibe definitiv den Approach von weniger ist mehr. Der perfekte Soundtrack für deinen Heimweg durch die Nebelschwaden vom Herbst. Babylon, come now, treating me like a terrorist. Babylon, come now, treating me like a terrorist. Me just a walk, me no look for no trouble. Babylon, come now, treating me like a terrorist. Babylon, come now, treating me like a terrorist. Me just a walk, me no look for no trouble. Das ist der Hauptstädter Frax mit Colliding Clouds von seinem eigenen Label Dubtopia Records. Der Berner setzt zusammen mit dem Compadre Club Kachi seit Jahren schon Akzent in der Bundeshauptstadt. Die Dubtopia Sessions in Reitstuhl sind definitiv legendär und gehören zum Besten, was die Schweiz in Sachen Bassmusik zu bieten hat. Antreten ist Pflicht, wenn auch du wieder mal ein bisschen Druck im Brustkorb brauchst. Wie in jeder Folge gibt es auch das mal einen persönlichen Favorite von mir. Das ist Sub Basics mit dem Track Elixir. Dazu mal noch eine Zufallsentdeckung gesehen, hat mir der Track bis heute nicht losgelassen. Reduziert verkörpert die Scheibe eine dystopische Bittersweetness, die Platz für Kopfkino lässt. Nicht vergessen, unsere Ampere-Playlist wird jede Woche aktualisiert. Folgt dieser Sache, um deine Faves aus dieser Sendung immer griffbereit zu haben. Ich verwende das Wort überhaupt nicht gern, aber das mal gibt es keine treffendere Bezeichnung, denn der Tune ist episch. Die gesampelten Horns und Strings am Anfang schöpfen aus dem orientalischen Kulturkreis, musikalische Elemente, die das Trio Komodo, Ganz und Khan immer wieder in ihren Tracks mit einbeziehen. Die Produzenten sind drei Pfeiler von der zeitgenössischen Dubstep-Szene. Ihr Album ist vor 4 Jahren auf dem Traditionslabel Deep Medi Music rausgekommen. Der Tune heisst Bitchcraft. We'll be right back.

Zwischen creepy, mellow und treibend bietet die schwedische Combo Off The Mats mit dem Track Belto. Fun Fact, die Vocals sprechen Zulu. Skippy Papa Las, she Kandal Ras. Shayum Sapa Sap, then support her parts. Get down, you quasa quas. Get loose like it done las. Get beat so katas. Get flow so kutas. And full mark a plan. Fagizagan so frostan. You must stop a stand. Shine number, shine is one. He must stop a stand. Shine number, cover man. He must stop a stand. Shine number, bonus son. Las, she candle dress. Shy up, sap, sap. Then support her parts. Get down, quas, quas. Get loose like it done last. Get beat so cutters. Get flow so cutters. And full mark a plan. Fuck his other so frostal. He must stop a stud. Shy number, shy is one. He must stop a stud. Shy number, cover man. He must stop a stud. Shy number, bonus son. Snea when I sign, Fasa when I sign, Sasha when I sign, Ima when I sign, Spina when I sign, Vula when I sign, Vala when I sign, Oza when I sign, Kava when I sign, Ringa when I sign, Snea when I sign, Fasa when I sign, Snea when I sign, Fasa when I sign, Sasha when I sign, Ima when I sign, Spina when I sign, Vula when I sign, Vala when I sign, Oza when I sign, Kava when I sign, Ringa when I sign, Snea when I sign, Fasa when I sign. Stop. stoppa stad. Tjej namn, jag vårdnar sad. Sneja vårdnar sad. Fassa vårdnar sad. Sasha vårdnar sad. Ima vårdnar sad. Spina vårdnar sad. Fula vårdnar sad. Mala vårdnar sad. Oza vårdnar sad. Pappa vårdnar sad. Ringa vårdnar sad. Sneja vårdnar sad. Fassa vårdnar sad. Wie immer bei Ampere bieten wir den unzähligen Künstlerinnen, Künstler und Labels aus der Heimat eine Plattform. Und wenn der Tune wie der gerade so gut ist, dann umso lieber. Vorher «She's Drunk» mit «New Era» auf dem Bieler Killer-Label «Creaked Records». Jetzt ein kroatischer Dude auf einem Londoner Label. Das ist «Egoless» mit «Decolonize». Unterm Strich, egal wer, egal woher, wenn der Tune feier ist, läuft er hier bei Ampere auf SRF Virus. We'll be right back. Ampere. Dein Stromstoss bei SRF Virus. Britisches im Doppelpack. Vorher ist gerade Sorrow mit Sheol gelaufen. Im Hintergrund markiert aber bereits der Track Abattoir von Khan mit seinen furchteinflößenden Horns eine deutliche Präsenz. Der moderne Dubstep-Klassiker bietet Gunfinger-Material fürs Pendeln im Auto oder für einen gehörigen Kontrollverlust im Büro. Vorwärts zu gehen, bedingt immer ein bisschen einen Bruch mit dem vorherigen. Wir switchen things up und lassen die Jungs von Darkstar ihr Ding machen. Der Track heisst 80s Girl is a Computer und vermischt englische Two-Step mit etwas synthetisch-träumerischem, das direkt ins Herz geht. Swings par excellence. Wir sind noch kurz in was Zuckersüßes abdriftet. Jetzt übernimmt DNB's coolest Cat Alex Perez mit dem Track Deep Six. Der Belgier ist mit seinen Produktionen immer einen Schritt voraus und sticht neben der Musik besonders mit seinem extravaganten Style aus der Masse. Kleine Vorschau, nächste Woche dreht sich alles um mein Lieblingsgenre Drum and Bass. Euch erwartet ein Special rund um All Things DNB in der Schweiz. Wärmste Empfehlung für Vibes jenseits von schon mal gehört. We'll be right back. Leonardo habe ich an da. Die Show neigt sich langsam aber sicher am Ende zu. Wir lassen euch aber nicht gehen, ohne euch einen weiteren Klassiker ins Ohr zu schicken. Das ist Disco Recca vom Lofa. Ein Tune, der mit seinem Busta Rhymes Vocal Sample und der wummernden Bass noch immer den Dancefloor Barometer in die Höhe schnellen lässt. Wenn die Tunes auch abseits von deinem Lieblingsformat hören willst, folgst du am besten der Spotify-Playlist. Wir sammeln alles verfügbare Feeds überlich für dich und aktualisieren das Ding jede Woche mit dem nötigen Feuer. Von dieser Stunde gibt es noch was aus heimischen Gefilden. Das ist der neue Unit-Remix von Burnout im Original vom Artist Shige. Checkt den Herr aus Luzern unbedingt aus. Wärmst die Empfehlung von der Ampere-Redaktion «Der Boy Kilden». Danke, dass ihr bei einer weiteren Episode von Ampere dabei gewesen seid. Wir hoffen, der Blick jenseits vom Tellerrand hat euch neue Tunes für eure Playlists geliefert. Nächste Woche, gleiche Zeit, geht es weiter mit dem Reiseleiter durch die Welt von der elektronischen Musik. Wie bereits gesagt, geht es um Drum & Bass, eine Sendung, die mit einem Video-Special begleitet wird, also unbedingt auf den Socials von SRF Virus checken, um up-to-date zu bleiben. Danke fürs Zuhören, ich bin der Benni und das ist Ampere auf SRF Virus.